Ja, Kinochi war der Podcast zum japanischen Film. Wir sind endlich zurück in der Originalbesetzung, denn am anderen Ende der Leitung sitzt unser Memo. Hallo, guten Abend. Wo warst du eigentlich? Ich habe so viel gearbeitet. Ich habe wirklich viel gearbeitet. Ich habe mitgewirkt an einer 6-teiligen Doku über die Geschichte des Computers und der digitalen Revolution und habe da 3 Teile gemacht, was auf den, als mir das Angebot gemacht wurde damals, sowieso, das kriegt man doch recht fix hin, man kennt sich ja ganz gut aus mit dem Computer, aber wenn du da irgendwie halt 1940, 1950 bist und du kennst zwar so Namen wie Alan Turing und SUSE und merkst dann aber, wie groß eigentlich dieses scheiß Recherchevolumen ist, das mit Computern zusammenhängt, das hat einfach sehr viel Zeit gebraucht und ich habe mich selbstständig gemacht in der Zeit, um an eigenen Projekten zu arbeiten und ja, und das Ganze halt mit Familie und so und halt wenig Zeit gehabt, Filme zu schauen und habe mich da deswegen dann lieber ein bisschen zurückgezogen, um da, wenn ich dann ein bisschen frei habe, dann doch mit der Familie was machen zu können. Aber das Projekt ist jetzt beendet. Ich nehme mal an, die Ausstrahlung wird irgendwann im Juli, August, September sein. Und ich kann mich jetzt wieder auch kleineren Sachen widmen, mit denen ich mich auch, sage ich mal, freundlich besser identifizieren kann. Und okay, wie unserem kleinen Podcast. Wie mit unserem hier. Kleinen Podcast hier, genau. Ja. Unser 7-stündiges Star Wars Special wird übrigens noch nachgereicht. Wird ja. Wenn der Schnitt und die ganzen Gäste geschnitten sind. Und genau. Ja, aber wir haben wieder mal einen Film ausgegraben, den auch die Zuhörer hierzulande leicht beziehen können. Und ich glaube, der Film ist wieder einer von jenen, die du und ich wahrscheinlich recht früh gesehen haben und die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, oder? Ja, absolut. Wir reden nämlich heute über Cure von Kiyoshi Kurosawa aus dem Jahr 1997. Keine Verwandtschaft zu Akira Kurosawa. Der Film ist einer der Filme, die aus dieser Welle von dem sogenannten J-Horror, dem japanischen Horror, der da wahrscheinlich mit Ringu seinen globalen Siegeszug begonnen hat. Allerdings ist er innerhalb dieser Horrorfilme wieder mal ein atypischer, weil wir sind ja verliebt eben in diese atypischen Filme, weil er, was beim Kurosawa Kiyoshi eben recht häufig ist, so ein Nihilismus oder so eine ganz radikal minimalisierte Form hat und trotzdem schafft innerhalb des Genres wirklich alle Schalter umzulegen. Also der Film ist wahnsinnig unheimlich, obwohl er nicht wirklich mit diesen Schockmomenten und dergleichen arbeitet. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe den Film auch damals gesehen, als diese Japan-Filmwelle nach Deutschland geschwappt ist. Also auch als Mieke so seine großen Erfolge hatte. Und der Film ist ja 2 Jahre nach Seven entstanden, glaube ich. Und man merkt auch so einen gewissen Einfluss, finde ich. Also der ist definitiv nicht von der Hand zu weisen. Aber während Seven noch in so gewissen Genre-Konventionen operiert, die es einem auch leicht machen, sich dann zurechtzufinden, funktioniert Cure halt auf einer für mich persönlich auf einer ganz anderen Ebene. Also ich muss erst mal von vornherein sagen, ich habe mich damals nach dem Film wirklich schlecht gefühlt. Und obwohl er, wie du sagst, nicht auf so klassische Horror-Effekte setzt, wie Jumpscares oder jetzt irgendwie Gore oder irgendwelche fantastischen Wesen, die aus dem Schrank gesprungen kommen oder nachts im Wald auftauchen, ist er von so einer unglaublichen Hoffnungslosigkeit durchzogen, die schon an Horror grenzt. Es ist sehr, sehr schwer zu erklären. Ich glaube, es gibt auch wenige vergleichbare Filme, außer man sucht jetzt im Oeuvre von Kurosawa, von Kiyoshi Kurosawa selbst. Es gibt ja diesen einen Film von Kurosawa, der davor entstanden ist, Cairo, Pulse, der Puls. Nee, der ist danach. Der ist ja danach entstanden. Der ist 2001. Ach, genau. So spät war der, okay. Ja, sie funktionieren sehr gut als Double Feature. Okay. Ja, aber auf jeden Fall ist es dieser Spät-90er Flair, den man eben auch bei Seven voll drinnen hat, also dieser Film-Look, wo die Luft irgendwie so staubig ist und dann gibt's immer so ein kaltes Sonnenlicht von außen und ist irgendwie, ja, wie du gesagt hast, sehr deprimierend, die ganze Atmosphäre. Naja, du musst halt sehen, natürlich, dass man vorher die Prägung durch japanische Filme oder durch japanische Popkultur, die man vorher so hatte, war halt durchaus anderer Natur. Also man hat dann eher so dieses poppig, wild, verrückt, exzentrische durch Games und Mangas Und hier kommt dann plötzlich so ein Film, der einfach nur hoffnungslos grau entsättigt und wirklich auch oft entmenschlicht ist. Vielleicht kannst du besser mal erklären, worum es überhaupt geht in dem Film, dass die Zuhörer so ein bisschen eine Idee bekommen, in welche Richtung sich der Film zumindest inhaltlich bewegt. Also der Film startet eigentlich so wie Seven, kann man sagen. Also wir sehen einen einen durchschnittlichen Japaner, der eine Prostituierte in einem Hotel aufsucht, also wirklich durchschnittlich japanisch, und und der zieht ihr einfach mit einem Rohr, mit einem Metallrohr ein über den Schädel, und das war's dann mit der Dame. Und in der nächsten Einstellung sehen wir dann unseren Detektiven, der gespielt wird von Koji Yakusho, bekannter japanischer Schauspieler, weil er auch im Westen unter anderem in diesem einen Film Babel mitgespielt hat. Und der Film startet dann eigentlich so, wie man das im Crime-Genre ein Procedural nennt. Also sprich diese Detektivarbeit, also Detective im Sinne von Polizei. Und ja, es häufen sich dann in ganz Tokio immer mehr seltsame Mordfälle, weil sämtliche Leichen, die gefunden werden, alle so ein X in den Hals geritzt haben. Ja? Und trotzdem findet man, wenn ich mich jetzt nicht irre, an jedem Tatort in unmittelbarer Nähe dann den vermeintlichen Mörder, der eigentlich gar nicht weiß, was da passiert ist, warum er das getan hat, und alle sagen durch die Bank, das hat sich so angefühlt, als wäre es das Normalste überhaupt. Und gleichzeitig taucht ein junger Mann auf irgendeinem Strand und wird angesprochen von einem Passanten. Und es stellt sich heraus, der Mann leidet an Amnesie, man weiß nicht, ist er Opfer eines Unfalls geworden oder was auch immer, man weiß überhaupt nichts über den Mann, und er gibt auch keine Antworten, er stellt nur Fragen. Ja. Er fragt einen Lehrer, den er da am Strand trifft, wer bist du? Ja, aber nicht nur so im philosophischen Sinn eigentlich schon. Mhm. Also das merkt man dann immer mehr im Verlauf des Gesprächs. Ein paar Minuten später bringt dieser Lehrer seine Frau um und springt aus dem Fenster. Und das ist irgendwie alles so, so unspektakulär inszeniert. Na, teilnahmslos. Teilnahmslos, ja. Und unglaublich realistisch auch. Das ist bei Kurosawa auch immer bei seinen Mordszenen. Das ist dermaßen, da bringt einfach jemanden um und dann springt aus dem Fenster. Und das sieht alles aus, so wie es wahrscheinlich in der Realität auch aussehen würde. Also nichts filmisch aufpoliertes. Das heißt, dieser junge Mann, der da auftaucht aus dem Nichts, der besitzt irgendeine Fähigkeit, glaubt man zumindest, die Leute dazu zu verleiten, zu Mördern zu werden. Und man merkt dann in dieser ersten Szene, in der man den Mann kennenlernt, dass er immer ein Feuerzeug haben möchte und die Leute dann in diese Flamme schauen lässt. Und sofort wird einem eigentlich klar, dass das irgendwas mit Hypnose zu tun haben muss. Und das stellt sich dann im weiteren Verlaufe als elementares Ermittlungswerkzeug dar, weil nämlich der Detective hat quasi so eine Art Sidekick, das ist ein Psychiater in einer Klinik, und der beteiligt sich eben an der investigativen Arbeit, und der äußert dann die Theorie, dass hier vielleicht ein Schüler oder ein Bewunderer von Franz Anton Mesmer, nachdem auch das englische Wort to mesmerize abgeleitet wurde, und der im Film fälschlicherweise als Österreicher betitelt wird, obwohl er eigentlich Deutscher war, aber in Wien dieses ganze Zeug entwickelt hat, nämlich das, was er den animalischen Magnetismus nennt, eine Art von Hypnose alternativer Heilmethode, bei der der Patient Energie von toten Tieren, also von Tierkadavern erhält. Und das war schon zu seiner Zeit, irgendwann im 17. Jahrhundert, sehr umstritten, und ist es natürlich jetzt auch. Und der Detective möchte das nicht so recht als gültigen Punkt, glaube ich, anerkennen, bis er dann im Laufe der Recherche zu dem Haus von diesem seltsamen Mann, jungen Mann, kommt und sich dort dann mal gleich beim Eingang ein Äffchen und ein paar andere Viecher in Käfigen befinden und er dann in das Badezimmer geht, um dort dann eine Badewanne vorzufinden, die von einem Leintuch überdeckt ist, und als er das Leintuch dann zurück runterzieht, ein verwester Affe da aufgehängt ist. Ja. Also das sind jetzt quasi, ich würde sagen, das, was ich bis jetzt beschrieben habe, das geht jetzt bis in die Mitte vielleicht oder am Ende des ersten Drittel des Films, weil danach eigentlich diese Morde weitergehen und auch der Täter oder der Anstifter, dieser junge Mann, relativ früh dann in Gewahrsam genommen wird, und trotzdem hört der Film dann irgendwie nicht auf, weil dann wird es so richtig spannend. Ja, das ist generell eine sehr interessante Struktur des Films, dass nämlich der Täter, von dem man auch recht früh dann auch ahnt, dass es der Täter ist, bereits in der 15. Minute des Films halt inhaftiert wird und sich diversen Verhörsituationen stellen muss. Und die eigentliche Laufzeit des Films wird eben gefüllt von Dialogen und Szenen zwischen diesem Detective und diesem inhaftierten jungen Mann, der sich ja nicht zu erinnern glaubt. Und ich mochte das ganz gerne. Also ich mochte ganz gerne, wie auch diese Ermittlungsarbeit dann trotzdem weiterläuft und immer wieder so wie Zwiebelschicht für Zwiebelschicht dann mehr und mehr zum Vorschein kommt. Unter anderem eben auch diese ganze Mesmer-Geschichte. Dann geht's ja auch weiter mit einer Art der ersten japanischen nachgewiesenen Hypnose, die aber damals zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter Okkultismus verbucht wurde. Und man hat so viele kleine Eindrücke, womit das zusammenhängen könnte alles und was die Erklärung ist für seine Taten, warum er das tut. Aber man dringt niemals wirklich zum Kern vor, sondern ähnlich wie jetzt bei dem anderen Film von Kurosawa, von dem Kairo, hast du eher so ein Gefühl von so einer profunden existenzialistischen Frage, die in diesem Film gestellt wird. Also auch wie diese, alleine wenn du siehst, wie diese Verhöre sich gestalten, dass dieser junge Mann eigentlich nie antwortet auf Fragen, sondern immer nur Gegenfragen stellt. Fragt er immer, wo sind wir? Wo ist hier? Wer sind sie? Er fragt ja immer wieder dieses Who are you? Wer sind sie? Und diese Frage macht halt gerade bei den Polizisten sehr viel Sinn, weil dieser Polizist, der Detective, der Inspektor, natürlich auf der einen Seite halt so als Inspektor funktioniert, aber auf der anderen auch als Privatperson, weil er hat eine hochdepressive Frau zu Hause, um die er sich kümmert, was nie... Ich glaube sogar Schizophren. Oder Schizophren, irgendwie... Weiß nicht mehr genau. Aber es wird auch nie so peinlich erzählt wie jetzt so in deutschen Tatortfilmen, wo es jetzt irgendwie darum geht, dass er jetzt nochmal so ein bisschen Charakterprofil bekommt und deswegen gibt man ihm einen kranken Partner oder ein behindertes Kind oder irgend sowas, um so eine menschliche Seite zu beleuchten, sondern es fügt sich sehr gut ein in diese Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit des ganzen Films. Und was mir auch an der Figur des Detectives so gefällt, Takabe heißt er übrigens, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, dass er eigentlich so wie so ein smarter, wie so ein intellektueller, aber frustrierter Detective rüberkommt, ja, der irgendwie sehr systematisch und rational an diesen Fall herangeht. Und trotzdem treibt ihn dieser junge Mann mit seinen beschissenen Gegenfragen die ganze Zeit zur Weißglut und er wird ja dann schlägt den ja auch mehrmals, glaube ich. Also, und es baut sich dann über den weiteren Verlauf des Filmes eben dieser unglaubliche Hass auf diesen jungen Mann auf. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz cool, dass dieser Detective eben dann auch diese zweite Seite hat. Ja. Aber es funktioniert, der junge Mann ist halt so eine furchtbare Nervensäge, weil es ist im Gegensatz zu vielen anderen Serial-Killer-Filmen überhaupt keine charismatische Figur. Es ist so ein bisschen so ein dummer, man könnte echt sagen, dummer Student aus Tokio, der einfach nur eine Nervensäge ist. Und es macht im Kontext halt dieser Nervensägigkeit vollkommen Sinn, dass man ihn auch gerne schlagen würde. Es gibt eine tolle Szene in dem Film, ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst, ist, wo dann der Detective versucht, nachdem er herausgefunden hat, dass es sich um Hypnose handelt, versucht, den jungen Mann selbst zu hypnotisieren. Ja. Indem er ein Feuerzeug hinstellt und in dieser Zelle, in der das geschieht, wird plötzlich das Licht langsam abgedunkelt und dieser junge Mann verschwindet so in der Dunkelheit. Man sieht nur noch seine Silhouette Unser Kopf ist so beleuchtet von dem Feuerzeug, das neben ihm steht. Und plötzlich bildet sich über dem Kopf des Polizisten an der Decke ein dunkler, dunkler Wasserfleck, der das Feuerzeug ausmacht. Also zur Dunkelheit in diesem Raum führt. Und dieses Tropfgeräusch des Wassers wiederum vorher im Film etabliert wurde, auch als eine Art Hypnosemethode. Und der Film dadurch suggeriert, dass ab diesem Zeitpunkt der Detective eigentlich hypnotisiert ist. Und die Struktur des Films löst sich ab diesem Zeitpunkt auch so ein bisschen auf. Also es kommt zu sehr vielen Halluzinationen auch, die der Polizist dann hat. Es wirkt alles so ein bisschen dekonstruiert und so der natürliche Verlauf eines Films löst sich mehr und mehr auf. Und das fand ich halt super. Das fand ich halt wahnsinnig gut erzählt, weil es die ganze Zeit mit ihr spielt. Es ist aber auch nie so effekthascherisch gelöst, dass der dümmste Zuschauer es verstehen muss. Also der Film erfordert es durchaus von dir, dass du dich auch einlassen kannst auf so einen, ja, ich nenne es mal so einen Off-Stil oder einen fast schon avantgardistischen Genre-Stil, der da erzählt wird. Ja, genau, weil der Film hat ja auch diesen Look ein bisschen. Ja? Also das, was ja diese spärlich eingerichteten Räume, es ist so symmetrisch angeordnet alles, aber dann die Einstellungen sind dann Gott sei Dank nicht so, wie das ja vor allem im europäischen Arthouse-Kino zum bisschen zur Krankheit geworden ist. Ja, immer diese Kubrick-Shots permanent, ja, diese totalen, wo man dann wie auf eine Theaterbühne schauen muss, stundenlang. Und trotzdem hat, ja, in Cure ist es so, dass diese Räume wirklich dann dich deprimieren sollen. Ja, also dieses Krankenhaus zum Beispiel, ja, das schaut ja auch nicht aus wie ein Krankenhaus, ja, es sind überall irgendwelche kaputten Fliesenwände und ein riesiger Raum, der eigentlich schön ist, aber dann steht da nur dieses eine Bett von dem Verdächtigen drin und so und eben seine Zelle, von der du gerade diese Szene beschrieben hast und was aber zu dem Ganzen noch beiträgt, und das ist eines, oder meiner Meinung nach sogar das interessanteste Stilelement des Films, sind diese Hintergrundgeräusche, die immer wieder auftauchen, ja. Mhm. Und das wird am Anfang, wird das so eingeführt, dass eben der Detective Takabe nach Hause kommt zu seiner schizophrenen Frau und eine ihrer Ticks sozusagen ist, dass sie in der Nacht ohne Grund immer die Waschmaschine einschaltet, obwohl da keine Wäsche drinnen ist. Und man kennt ja dieses Geräusch von der Schleuder, ja, dieses dröhnende, dumpfe Geräusch. Ja. Und diese Art von Geräusch taucht dann im ganzen Film über immer wieder auf. Ja. Das ist so hallende Geräusche, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja. Irgendwie als würde jemand auf Metall klopfen, hunderte Meter entfernt in irgendeiner riesigen Halle. Ja. Das ist so ein Geräusch, das auch irgendwie eine Geräuschkulisse schafft, die wo man nicht hypnotisiert ist, aber du weißt, was ich meine. Es gibt ja diese, ja, natürlich, wenn man natürlich, zum Beispiel im Flugzeug sitzt, ja, und hat dieses, ja, permanente Dröhnen, das ist ja sehr konzentrationsfördernd. Ja. Ja. Es gibt den Begriff des White Noises und man kann zum Beispiel auf YouTube, ich verwende das manchmal beim Lernen, da kannst du dir dann anhören, 10 Stunden White Noise. Ich kenne ja. Ich habe so einen Generator, wo man sich das Geräusch, okay, selbst mixen kann. Und das wird hier irgendwie auch eingesetzt, bisschen unheimlicher natürlich, ja, und vielleicht und abwechslungsreicher, ja. Aber das hat irgendwie so ein bisschen eine förderliche Wirkung, was irgendwie das Engagement, das man dann hat zu dem Film. Aber klar, ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn du als Filmemacher es erreichen möchtest, dass im Grunde jeder Ort und jedes Setting in einem Film eine bedrohliche Stimmung aufbaut, selbst wenn per se erstmal nichts Bedrohliches irgendwie erkennbar ist oder passiert, spielt halt Ton eine unglaubliche Rolle, die sehr, sehr gewichtet ist. Und recht früh, glaube ich, ist auch klar in dem Film, dass die Hypnose auch durch regelmäßige Geräusche ausgelöst und werden kann. Also durch eben das beständige Fallen eines Tropfens oder ähnliche Sachen. Und das sind Dinge, die laufen auf einer sehr unterschwelligen Ebene ab. Also mir ist das mit den Soundeffekten auch erst beim zweiten, dritten Sehen damals aufgefallen, die sich halt so durch den ganzen Film ziehen und im Grunde so eine eigene bedrohliche Erzähldramaturgie aufbauen. Aber um nochmal kurz zurückzukommen auf diese, das finde ich halt unglaublich beeindruckend an dem Film. Und ich kenne es auch von sehr, sehr wenigen anderen Filmen, ist, dass eben selbst banalste Gänge in irgendwelchen Gebäuden oder selbst irgendwie banalste Wohnzimmer halt aufgeladen sind von dieser unheiligen Stimmung. Mhm. Ich finde das ja wirklich sehr beeindruckend, weil es ist auch nicht so greifbar. Also ich könnte jetzt nicht sagen, okay, die haben das jetzt technisch so und so und so und so gemacht, ja, und dann kann man es für seinen Vimeo-Kurzfilm irgendwie nochmal kopieren. Ich denke, das ist die große Meisterschaft des Films und auch von Kurosawa. Das ist zumindest diese Szenen in diesen Räumen sind eben die am meisten hängen bleiben. Ich habe jetzt vorher nochmal durch den Film durchgesehen. Es gibt dann natürlich schon normale Settings auch, irgendwie so einen Park oder eine Stiege irgendwo in der Stadt und so. Aber ja, es ist auf jeden Fall das, was den Film irgendwie visuell prägt, weil du hast immer diese vergilbten Wände und so. Das ist so das visuelle Trademark, das bei mir hängen geblieben ist von dem Film. Irgendwie so ein bisschen vergilbte Wände. Mhm. Ja. Mhm. Oder so türkisgrüne Kacheln. Mhm. Ja. Und das zieht sich dermaßen durch den ganzen Film, das muss gewollt sein, ja. Und auch, oder zum Beispiel dieser Schrottplatz, ja, da, ja, diese Verbrennungsanlage oder was das ist, ja. Müllverbrennungsanlage, wo dieser Verdächtige wohnt. Ja, da hast du auch diese Brauntöne, diese Erdtöne überall und so. Und, ja, aber es ist das ja du warst jetzt auch ein paar Mal in Japan und ich war ja zweimal. Und beim ersten Mal hatten wir uns ja auch getroffen. Es gibt durchaus Ecken in Tokio, die meiner Meinung nach wirklich sehr so rüberkommen wie in dem Film. Ja, extrem viele. Also allein was du an Rost, ja, zum Beispiel siehst, ja, in japanischen Städten. Ja, dieser merkwürdige Verfall, der sich dann immer wieder so offenbart, ja. Weil man hat ja, also so als Popkultur-Fan, der jetzt noch nie da war, hat man ja durchaus ein anderes Bild von der Stadt im Kopf. Ja, die Future City. Ich, ja. Future, genau, Future Clean City, an jeder Ecke ein Gadget und irgendwie das Einzige, was noch fehlt, ist so Hologrammtechnologie, die, ja, dich an jeder Ecke begrüßt. Aber sehr, sehr, sehr viele Teile der Stadt und auch viele Gebäude sind halt eigentlich abrisswürdig. Ja, so, ja, absolut. Also, ja. Und sie sind ja auch, also das Konzept ist ja auch ein anderes dort. Du hast ja dort, wenn du etwas baust, kalkulierst du eine Lebensspanne von 30 Jahren ein für das Gebäude und dann wird das abgerissen. Jetzt hast du halt das Problem, dass die Leute sich nicht mal leisten können, oft diese Gebäude wieder abzureißen, ja, weil du auch eine Strafsteuer hast auf nicht genützte Grundstücke. Das heißt, wenn du das abreißt, dann musst du das entsorgen, sonst wirst du bestraft. Und wenn du dann danach nicht was Neues damit machst, wirst du nochmal besteuert. Und deshalb lassen sie oft dieses ganze alte Zeug einfach rumstehen. Und das macht halt dann diesen Charme aus, den, glaube ich, der uns auch so gefällt an Tokio, dass du eben dieses bisschen abgefuckte und bisschen 70er, 80er Flair so noch in vollen Zügen finden kannst. Ja. Man sieht es immer ganz gut an diesen Klimakästen. Weißt du, die Klimaanlagen, die außen, ja, am Haus angebracht sind und wo das kondensierte Wasser dann so gelbe Schlieren verursacht hat, die runterlaufen, wie bei Kindern halt so diese Rotzfäden. Ja. Dieser Stil hat jetzt eigentlich nicht so viele, oder könnte man sagen, dass so J-Horror das so ein bisschen in den Folgejahren aufgenommen hat, weil es war ja schon eher eine kurzlebige Welle, finde ich, die danach gefolgt ist. Ja, ich habe die Zeitachse jetzt auch gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich habe diese ganzen Filme, Ring und so weiter, ich habe das ewig nicht mehr gesehen. Jetzt durch den Film habe ich wieder Lust, das irgendwie mehr, ja, wieder auszugraben. Aber es ist natürlich schon, hat sicherlich auch mit dem Zelluloid, das sie zu der Zeit verwendet haben, zu tun, weil das Japanische ja dann wieder ein bisschen anders ausschaut als das im Westen. Und und sicherlich auch diese, also ich habe vorher das kurz angesprochen mit dieser staubigen Luft, das ist sicherlich bewusst gesetzt, so wie das zum Beispiel in Hollywood ja auch oft der Fall war, vor allem in den 80er Jahren und 90ern, dieser Einsatz von Nebel in, ja, Räumen. Ja. Ja, ja, damit es reflektiert, das Sonnenlicht und das Ganze dann so ein, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber der Film, ich muss sagen, ich bin auch nie wirklich so, und das ist vielleicht eine Stärke des Films, ich habe ihn niemals so zu 100% erschlossen für mich. Also gerade was so soziale Implikationen betrifft, weil es ist im Grunde Arthouse-Horror, würde ich sagen. oder der Begriff wird momentan relativ inflationär verwendet. Ja, aber jetzt ist er sehr inflationär genutzt. Aber zum damaligen Zeitpunkt, also gerade auch mit diesen philosophischen Untertönen, die der Film hat, und auch mit dieser ganzen Mesmer-Geschichte und Kultisten, Hypnose, japanische Gesellschaft und so. Man hat immer das Gefühl, da steckt immer viel, viel mehr dahinter. Und man findet aber nicht den hundertprozentigen Zugang dazu. Also, weil als ich den Film damals gesehen habe, war der für mich halt einfach nur ein abgefahrener Horrorfilm aus Japan. Ja, was war ich da? 18 Jahre alt. Aber gerade jetzt, als ich ihn das letzte Mal vor vielleicht anderthalb Jahren gesehen habe, hatte ich das Gefühl, oh Mann, da steckt so viel drin, aber ich krieg's nicht gegriffen. Du musst aber auch bedenken, das habe ich noch in einem Review gelesen, ich habe es vergessen, welches zu dem Film. Der ist ja rausgekommen 1997, ja. Und wir haben es vorher angesprochen, zwei Jahre davor kam Seven raus, der sicherlich ein wegweisender Film war. Mhm. Und du darfst ihn nicht vergessen, das war auch die Zeit von Akte X, ja. Mhm. Und das war so ein riesiger Shift in diesem Genre, Mystery-Genre und Horror-Genre, weil du eben jetzt nicht mehr diese keine Ahnung, Slasher-Bösewichte hattest oder irgendwie Serienmörder, die dann gefangen werden am Ende von der Polizei, sondern dass eben dem Zuschauer zugemutet wird, dass nicht alles klar ist, ja, und dass vieles im Verborgenen bleibt und dass das eben der ganzen Spannung und dieser unheimlichen Ausstrahlung dann des Films zugute kommt, ja. Und es würde halt vom Timeframe her genau da reinpassen, eben der Film Cure, dass er sich dessen bedient. Ich habe einen Artikel gelesen, der so ein bisschen versucht, auf die Sprünge zu kommen, warum der Film Cure heißt, also um welche Heilung es da überhaupt geht. Ja, weil von Heilung oder der Film hat ja nicht als Ziel, dass irgendjemand geheilt wird. Und dieser Reviewer erklärt es sich dadurch, dass es eigentlich ein Film ist, der so im zwei Jahre eben auch nach dem Giftgasanschlag durch die Aum-Sekte, heißt ja Aum? Aum. Aum. Durch die Aum-Sekte damals entstanden ist, die ja eine Riesengeschichte damals war und auch ein gigantischer Schock, was aus heutiger Perspektive, die wir nehmen den Podcast auf für heute, gab es den Terroranschlag in Orlando, Florida, in dem LGBT-Club, was damals aber nur 13 Menschenleben gekostet hat. Dieser Giftgasanschlag, was aus heutiger Perspektive wirklich, also ich will jetzt nicht sagen lächerlich ist, natürlich ist es furchtbar tragisch, aber es ist sehr wenig, aber die Diskussion und die Auswirkungen auf die japanische Kulturlandschaft waren damals immens. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, und das, da gebe ich dir vollkommen recht, weil das ist auch ein im Prinzip eine elementare Aussage des Films, also Cures jetzt, dass eben jeder zum Mörder werden kann. Also es geht ja um den Mörder in dir. Und jetzt dieser Giftgasanschlag der Aum-Sekte, also ich für die Leute, die davon noch nie gehört haben, die Aum-Sekte ist eine buddhistische Sekte gewesen, die einen Anführer hatte, Asahara Shoko heißt er, ein blinder Typ, guter Freund vom Dalai Lama und Co., und der hat diese unglaublich vor allem finanzstarke Sekte aufgebaut, die zu großen Teilen aus Leuten bestand, die in der Gesellschaft Ansehen genossen haben und normalos. Ja, und vor allem auch Akademiker, ja, Ärzte, und die gehen eines Morgens in die Tokyota U-Bahn in der Rush Hour, haben alle so kleine Säckchen mit Serin Nervengas einstecken, schmeißen die auf den Boden und zerstechen sie mit einem Regenschirm, auf das Gas austritt, ja. Und das sind, also wie gesagt, da waren Ärzte dabei, Hausfrauen, ja, alles Mögliche, ja? Die ganze Palette der Gesellschaft, ja. Und, und deshalb glaube ich eben, ja, da gebe ich dir, wie gesagt, recht. Ja, und natürlich auch ein Giftgasanschlag wie dieser gerade im aus der Perspektive einer Sekte ja auch eine Heilung sein sollte. Es soll ja, man macht das ja nicht, um eine Gesellschaft zu vernichten, sondern ganz im Gegenteil, um sie zu heilen und sie auf den richtigen Weg zu bringen. Und hey, wenn es bei den Sektenmitgliedern funktioniert, die halt einen Haufen Normalos sind, warum sollte es dann auch nicht bei allen funktionieren, eine Art Weckruf sein? Und Haruki Murakami hat ja auch ein Buch drüber geschrieben, oder also kein fiktionales Buch, sondern Underground, Underground, genau, im Grunde ein Essay-Interview. Ein sehr, sehr gutes Buch, ja, in dessen Rahmen er dann viele Interviews geführt hat mit Sektenmitgliedern, die für diesen Anschlag auch verantwortlich waren. Und da, die sind sehr merkwürdig, die Interviews, weil du das Gefühl hast, dass die Leute nicht immer so wirklich genau wissen, was sie da überhaupt getan haben. Aber es hat sich in der Situation selbst sehr richtig angefühlt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein großer, großer Einfluss auf den Film war, weil es einfach zu viele Koinzidenzen gibt zu dem Umsekten-Kapitel. Auch wenn du dir den jungen Mann ansiehst, der hat ja auch irgendwie was Messias-artiges. Der taucht da aus dem Nichts auf und stellt da den Leuten Fragen. Ja, und ja. Also das ist definitiv auch ein religiöser. Ja, und so Fragen wie, wer bist du? Dich immer wieder zu fragen, wer bist du? Wo sind wir? Und so, das ist ja auch so Sekten-Brainwashing-Shit. Genauso funktioniert es ja auch, ja, dass du dein bürgerliches Ich aufgibst und dein neues Ich in den Armen dieser Sekte, dein eigentliches Ich in den Armen dieser Sekte entdeckst. Aber selbst wenn man all das nicht weiß und es einen auch nicht interessiert, ist es trotzdem ein sehr, sehr guter und sehr, sehr spannender und interessanter Film. Was ich noch kurz ansprechen möchte, um den Film jetzt wieder auf den Boden des Genres, der Horrorgenres zurückzubringen, es sind ja schon auch Momente drinnen, die an herkömmliche Horrorfilme erinnern, nur der Einsatz dieser ist wieder so interessant, weil du hast diese kurzen Flashes, ne? diese zum Beispiel der Detective ist maßlos überfordert mit der Krankheit seiner Frau und hat dann so kurze Visionen, wie er sie dann umbringt oder sie sich einmal selber erhängt hat und er findet sie und so weiter. Ja. Und auch dieser Einsatz ist für die Zeit, weil ich bilde mir zumindest ein, zu der Zeit war diese schnellen Cuts, ja, kurze Flashbacks und so weiter, das war ja noch nicht so üblich. Ne? Jetzt ist es gehört zum Standardrepertoire eines jeden Horrorfilms. Und ja, das war auf jeden Fall auch relativ fresh, wenn ich so nennen darf. Ja, ja, und ich meine, was man ihnen lassen muss, ähnlich wie bei Hiroshima Mon Amour, sind sie halt hart geschnitten. Also es gibt nie so Flashcuts oder so, die dich dann als Zuschauer so auffangen, dass du weißt, ah, okay. Sondern sie fügen sich nahtlos in den Schnitt ein. Ich finde übrigens diese Szene, wenn er nach Hause kommt und sie baumelt am Seil. Ja. Und er bricht dann zusammen weinend. Die hat mich, ich habe sie eben noch mal gesehen, die hat mich so umgehauen, ja. Weil es auch so gut gespielt ist. Es ist halt eher gespielt wie in einem Arthouse-Film, ja. Als wie man das jetzt in einem Horrorfilm, einem typischen Genre-Film inszenieren würde. Diese lange Einstellung auf diesen ewig langen, fast schon stummen Schrei und dieser, wenn er sich dann auf den Boden wirft und es, ja. Wie gesagt, der Film operiert da. Heute ist es ein Klischee geworden, durch so Filme wie Ich sehe oder It Follows von Arthouse-Horror zu sprechen oder Arthouse, dem neuen Genre-Film. Damals war das aber wirklich was Besonderes. Ja. Es ist ja auch diese Busfahrt-Szenen. Im Wolkenhimmel, ja. Der Detective genau weist dann seine Frau in eine Psychiatrie ein und sie müssen dorthin mit einem Bus fahren. Und das ist offensichtlich nicht in einem tatsächlich fahrenden Bus gedreht worden, weil im Hintergrund ist nur Nebel. Ja? Und ich habe dann, die Szene kommt, glaube ich, zweimal, die Einstellung kommt zweimal vor. Ich habe dann genau hingesehen und irgendwie war ich mir dann auch nicht sicher, soll das jetzt irgendwie so eine Arthouse-eske traumähnliche Sequenz sein, ja? Oder sollen das einfach die Abgase vom Bus sein? Ja? Es könnte wirklich beides sein, aber ja. Ja, es ist irgendwie cool, dass der Film nicht so ganz fest zu nageln ist und wahrscheinlich liegt das aber auch an der Zeit, in der er rausgekommen ist. Heutzutage, wie du gesagt hast, wäre das halt ganz klar. Da arbeitet man nach Anleitungen und Style over Substance und so. Und ja. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum man den Film heute noch so gut empfehlen kann, ist, weil er, um diesen schleichenden Wahnsinn zu erzählen und auch die Unkenntnis von uns zu erzählen, ob er denn jetzt wirklich hypnotisiert ist oder ob er seinen Verstand verliert, der Detective jetzt, auf sehr klassische Mittel zurückgreift. Hollywood-Filme neigen ja oft dazu, Wahnsinn durch flashy, im Grunde durch Effektarbeit zu erzählen, die dem Zuschauer auch eine Sicherheit gibt, wo er sich gerade befindet. Ja, also wo dann so eigentlich ab Jacob's Ladder kann man, sag ich für mich immer, ist es halt sehr, sehr klar, welche Mittel man nutzt, um Wahnsinn zu erzählen. Und indem, wenn man aber darauf verzichtet, ich glaube, das unterstützt die Irritation und das Unheimliche des Films umso mehr. Wenn du als Filmemacher sagst, dass das einzige Mittel, um das zu erzählen, ist halt im Grunde Schnitt. Schnitt, den ich habe, Ausstattung, Beleuchtung, aber keine Tricksereien mit der Kamera oder später im Effektlabor. Bis eben auf diese eine Ausnahmeszene mit der Frau im Bus, die man aber auch verstehen kann als so eine Art Utopie, ja, mit der sie reden ja da auch über ihre Reise, die sie machen wollen, ich glaube nach Osaka oder Okinawa, ja genau, und man da merkt irgendwie, sie hört schon gar nicht mehr zu oder er hört nicht zu, und ich mochte das. Das kann man dem Film verzeihen. Nein, also mich stört es auch gar nicht. Also ich finde es nur witzig, dass es dann irgendwie nicht klar ist, ob das jetzt eben so eine Szene sein soll oder nicht. Aber das ist vielleicht jetzt wirklich nur, weil wir das aus der heutigen Sicht und mitten eben in dem Hype um Arthouse-Horror betrachten. Du bist kein Freund des neuen Arthouse-Horrors. Hör ich so ein bisschen raus. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich schaue fast nie Horrorfilme. Ja. Ich bin da irgendwie rausgewachsen. Mhm. Das ist. Ja, es ist irgendwann vorbei. Ja. Und wie gesagt, diese Arthouse-Horror-Filme haben halt auch alle diese Einstellungen, die ich vorher angesprochen habe. Also, du hast diesen Ich sehe angesprochen, der ja vom Neffen von Ulrich Seidel und seiner Lebensgefährtin gemacht wurde. Ja, okay. Und folglich hast du hier auch die Seidelschen Einstellungen drinnen, finde ich, ja. Weil der Neffe hat halt, glaube ich, ewig als Produktionsassistent oder was beim Onkel gearbeitet und so weiter. Also ich habe in erster Linie visuell ein Problem mit den Filmen. Aber generell, momentan finde ich, ist kein so toller Look im Film generell. Ja. Na, das Problem, also ich kann das nachvollziehen, weil ich habe auch das Gefühl, dass viele dieser Filme eigentlich sehr wenig erzählen und darüber aber eine Art Arthouse-Pastiche stülpen, die diesen Film einen Glanz verleihen sollen, den sie inhaltlich eigentlich nicht verdient haben. Gerade bei Ich sehe und ich mochte den Film wirklich gar nicht. Also eigentlich habe ich ihn gehasst. Fand ich's umso fataler, weil er halt einen derart alten Horrorhut erzählt. Genau, also aber das soll ja dann irgendwie auch der Appeal sein von diesen Geschichten. Ne? Das ist ja ein bisschen so dieses, ja, wir sind so zeitlos und eine zeitlose Geschichte, die ästhetisch inszeniert ist. Ja, aber auch diese Ästhetik ist ja jetzt, das darf man halt nie vergessen, auch diese Ästhetik, in der diese Filme heute funktionieren, ist 15 Jahre alt teilweise. Also man vergisst das ja oft, wann solche Ästhetiken entstanden sind. Also gerade Ich sehe, erinnert mich halt zum Beispiel auch sehr an frühe Haneke-Filme. Aber das, genau das meine ich. Das ist diese Schule des europäischen Kinos, wo dieser Look halt kreiert wurde. Ja, ja, und das ist mein Problem. Man hat sich für das neue Genre-Kino keinen eigenen neuen Look überlegt, wie es damals zum Beispiel die Dogma-Bewegung gemacht hat, sondern man hat eigentlich einen vorhandenen Look genommen, der assoziiert wird mit eben dem klassischen europäischen Arthouse-Film der letzten 15, 20 Jahre und hat den einfach dazu addiert. Und das finde ich halt ein bisschen faul. Ich glaube auch, dass viele dieser Filme sehr, sehr schlecht in Erinnerung bleiben werden. Der Unterschied, den man zumindest den heutigen Arthouse-Horror-Regisseuren zugutehalten kann, ist, dass es halt zumindest der Einsatz von technischen Mitteln, also vor allem den modernen Kameras, dass der gut eingesetzt wird, weil das schaut ja alles wirklich sehr hochglanzmäßig aus, nicht? Und das ist alles perfekt ausgeleuchtet und so weiter. Mhm. Aber ja, es ist halt dieses Style over Substance. Mhm. Aber lustigerweise, weil du jetzt auch Haneke angesprochen hast, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, also diese Atmosphäre, die du in Cure hast, ja, wenn du die vergleichst mit so Haneke-Filmen aus den 90ern, also Bennys Video und so, ja, das ist schon sehr ähnlich. Ja, das ist eigentlich also, da ähnlich. Aber warum halt, der Grund, das wollte ich nochmal sagen, der Grund, warum Cure eben für mich nicht in diese Falle tappt, ist, weil er seine ganze Identität eben auch aus diesem Tokio entwickelt, das tatsächlich existiert. Ich glaube, dass er entwickelt seinen Stil und seinen Look im Grunde aus einer Geografie und Architektur, die nicht drüber gestülpt wurde über diesen Film oder ihn in irgendeiner Form interessant machen soll für ein Festival-Kritikerpublikum, sondern sich selbst genügt. Und ja, deswegen meine unbedingte Empfehlung, den Film heute noch sehen zu können. Ja. Und der Film ist Gott sei Dank in Deutschland auf DVD erschienen. Komischerweise. Ja. Also ja. Relativ spät, glaube ich, auch. Also vor 10 Jahren oder so wäre es noch selbstverständlich gewesen, dass der Film, dass so ein Film rauskommt, aber diese Zeiten sind leider vorbei, weil ja so viel neues Zeug produziert wird. Ja. Und ich sehe gerade auch spottbillig, 6,97 €. Das heißt, wenn ihr euch den Film holen wollt, dann schaut doch auf kinotv.de und kauft ihn über unseren Affiliate-Link, damit wir helft uns den Fortbestand dieses spärlichen, den spärlich erscheinenden Podcast am Leben erhalten können. Ich muss sagen, ein Jahr, 12 Folgen, das heißt eine Folge pro Monat, wie ein gut gemachtes Magazin am Bahnhofskiosk. Genau, ja. Da, wo die, bei der Art-Ecke. Weißt du, wo es dann diese Hochglanzmagazine gibt, die manchmal nur, wo eine Ausgabe irgendwie nur alle 3 Monate erscheint. Mhm. Jedes Quartal. Ja. Und so funktionieren auch wir. Genau, nur mit dem Unterschied, dass wir am Anfang versprochen haben, jede Woche eine Folge rauszuhauen. Aber haben wir den Mund. Das wird es nicht spielen, das sage ich jetzt gleich. Haben wir den Mund zu voll genommen. Aber da haben wir. Einmal im Monat finde ich okay. Okay, ich meine jetzt, wie gesagt, du hast jetzt ein bisschen zu tun, aber vielleicht werden wir beide jetzt. Ich meine, du hast ja wirklich super die Stellung gehalten mit den Gästen. Und das waren auch sehr gute Gäste. Ich habe mir die Folgen angesehen und die haben mir wirklich angehört. Die haben mir sehr gut gefallen. Aber ich hoffe, dass wir beide es jetzt in Zukunft auch mit unserem Anime-Special. Special sogar. Ja, was heißt ein also Anime? Ein Film halt, aber das ist im Kontext unseres Realfilm-Podcasts ist das halt schon ein Special, ja, wenn wir einen Anime besprechen. Ja. Ich meine, wir könnten auch wirklich so richtig, richtig arrogant sein und sagen so, Anime was a mistake. Und auch damit das Label, das uns die Verlosungs-Blu-ray zur Verfügung gestellt hat vor einem Jahr, uns nicht pfändet. Genau, um dem gerecht zu werden. Okay, dann machen wir nächstes Mal Anime, aber wir sagen noch nicht, welcher Film es ist. Genau, ja, machen wir das. Okay, gut, cool. Ja, Max, vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer wieder gerne Gast. Und sehr gerne, solange du die Servergebühren weiter zahlst. Alles klar. Gut, also das war's, Kinotschewa Folge 13 sogar. 13, die Unglückszahl wird zur Glückszahl. Genau, und danke fürs Zuhören und die Treue, dass Leute uns noch liken. Und gerade in dieser schnelllebigen Zeit, wo Leute so schnell abspringen und sich neue Heimaten suchen, dass wir dann noch Zuhörer und Zuhörerinnen haben, freut mich sehr. Ja, auf jeden Fall. Und ist wirklich weit über unseren Erwartungen. Also ist ja gar nicht so leicht, also ein Bild über die Podcast-Reichweiten im deutschsprachigen Raum zu gewinnen, aber es schaut gar nicht schlecht aus für unser kleines Nischen-Podcastchen. Ja, also genau. Vielen Dank und wir melden uns. Twitter, Facebook folgen, liken, um im Bilde zu bleiben. Wir posten übrigens auch regelmäßig Ankündigungen, wenn mal was Japanisches im deutschen Fernsehen läuft. Hin und wieder ist da was Interessantes dabei. Und ja, sonst kinotschewa.de. Wie gesagt, ihr würdet uns wirklich helfen, wenn ihr über unsere Amazon-Links die Sachen kauft. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.